In der DVRK erfolgt im Jahr zu C107-2018 eine Volkszählung. Dafür findet in diesem Jahr landesweit eine Probeerhebung statt, durch die die Erfahrungen gesammelt und notwendige Maßnahmen für die erfolgreiche Durchführung der Volkszählung im Jahr 2018 getroffen werden. In der DVRK gab es bereits 1993 und 2008 jeweils die erste und die zweite Volkszählung. Die dritte Volkszählung im Jahr 2018 verläuft in enger Zusammenarbeit mit dem Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen.